Thank you. nee, ey, wie kann man nur so dumm sein? Dann nee, ey, wie kann man nur so dumm sein? Yeah.